Vom Mittelalter bis weit in die Neuzeit wurde Schreiben und Lesen nur in Klöstern und an Domschulen gelehrt. Die Kinder der Bauern lernten ihre Fähigkeiten durch die Mitarbeit auf dem Hof. Die Mädchen lernten die Arbeit der Frauen, die Buben die Arbeit der Männer. Ein Handwerk erlernten Buben, wenn sie zu einem Meister in die Lehre geschickt wurden. Die Söhne der Adeligen erhielten ihre Ausbildung zuerst im eigenen Heim, wenn sie größer waren, wurden sie oft an fremde Höfe geschickt. Sie lernten im Wesentlichen das Kriegshandwerk und höfische Sitten. Die Töchter der Adeligen lernten im Haus, was sie später als Gattin eines Adeligen können mussten. Sie bekamen von Privatlehrern Unterricht im Lesen und Schreiben, vielleicht auch in Fremdsprachen, eventuell auch im Tanzen, Zeichnen, Musizieren und so weiter. An den Kloster- und Domschulen konnten Buben lesen, schreiben, rechnen und Latein lernen. Die Kenntnis des Lateinischen war die Voraussetzung, um an einer Universität Theologie, Medizin oder Rechtswissenschaften zu studieren. Die Universitäten waren ausschließlich Männern vorbehalten. Die Lateinschule nannte man später auch Gymnasium. Mädchen konnten Bildung nur in manchen Nonnenklöstern erhalten. Manche Orden wie die Ursulinen oder die englischen Fräulein unterhielten auch Schulen für Mädchen, die nicht in den Orden eintreten wollten. Doch diese Schulen bereiteten die Mädchen nicht auf eine spätere selbstständige Berufsausübung vor, sondern auf ihre Rolle als fromme Hausfrau, Gattin und Mutter. In der Tagesschule bekamen die Mädchen Unterricht im Schreiben, Lesen, Rechnen und Handarbeiten und natürlich in der christlichen Lehre. Es gab auch ein Internat für die Töchter wohlhabenderer Schichten, wo die Mädchen auch Sprachen, Musik, Zeichnen, Tanzen und gesellschaftliche Umgangsformen lernten. In jüdischen Gemeinden gab es schon im 14. und 15. Jahrhundert ein blühendes Schulwesen, denn das Studium der religiösen Schriften gehörte für den jüdischen Mann zur Religionsausübung. Jüdische Frauen trieben solche Studien in der Regel nicht, doch erhielten viele jüdische Mädchen zumindest Elementarunterricht in Lesen, Schreiben und Rechnen im Cheder, der jüdischen Kleinkinderschule. Kaiserin Maria Theresia führte 1774 die allgemeine Schulpflicht für Knaben und Mädchen ein. Alle Kinder mussten 6 Jahre lang die Volksschule besuchen. In den Städten wurden weiterführende Schulen, sogenannte Hauptschulen, eingerichtet und in den großen Städten sogenannte Normalschulen. Die waren als Musterschulen gedacht, an denen auch die Lehrer ausgebildet wurden. Doch die weiterführenden Schulen blieben den Mädchen verschlossen. Erst fast 100 Jahre später wurden die Bürgerschulen, wie die Hauptschulen damals hießen, für Mädchen zugänglich. Der Mädchenlehrplan enthielt weniger Arithmetik und Geometrie als der für die Buben, dafür Handarbeitsunterricht. An den Normalschulen konnten Mädchen sich zu Lehrerinnen ausbilden. Neben den Klosterschulen entstanden auch weltliche private, höhere Töchterschulen und Pensionate. Diese verstanden sich zwar als höhere Schulen für Töchter, wurden aber meist doch nur von höheren Töchtern besucht. Auch diese Schulen bereiteten die Mädchen nicht auf ein Studium oder einen Beruf vor. An Gymnasien und Universitäten wurden Mädchen noch immer nicht geduldet. Der einzige höher qualifizierte Beruf, der Frauen offenstand, war der der Lehrerin. Ansonsten konnten Frauen auf dem Land als Bauernmagd arbeiten, in der Stadt als Dienstmädchen, Stubenmädchen, Wäscherin, Näherin, Köchin oder Fabrikarbeiterin. Eine alleinstehende Frau höheren Standes konnte sich eventuell als Gouvernante oder Privatlehrerin für Musik und dergleichen durchschlagen. Es waren zunächst Frauen der Mittelschicht und des Bürgertums, die für sich das Recht auf höhere Bildung und den Zugang zu qualifizierten Berufen forderten. Denn wenn diese Frauen, wie es immer öfter vorkam, nicht durch eine Heirat versorgt waren, konnten sie keine Arbeit finden, die ihnen angemessen erschien. Es war eine Frau aus dem Bürgertum, die als erste in einer Versammlung das Recht der Frauen auf allgemeine Bildung forderte, die Fabrikantengattin Marianne Heinisch. Sie erzählt in ihren Erinnerungen. Der amerikanische Krieg zwischen den Nord- und Südstaaten Amerikas wegen Beseitigung der Sklaverei hatte das Einstellen der Baumwollproduktion zur Folge. Europa entbehrte dieses Rohmaterial vollständig und die gesamte Baumwollindustrie, die Spinnereien, Webereien und Druckereien wurden zur Arbeitseinstellung gezwungen. Das verursachte eine große Not in der Arbeiterschaft und brachte auch viele Fabriksbesitzer und Unternehmer an den Bettelstab. An einem schönen Sommertag kam eine junge Freundin zu mir, der ein kranker Mann die Familie nicht ernähren konnte. Sie wollte Brot schaffen und holte sich bei mir Rat. Aber obwohl wir uns beide von morgens bis abends den Kopf zermarterten, konnten wir für die Frau, die mehrere Sprachen sprach und sehr musikalisch war, keine Erwerbsmöglichkeit ausfindig machen. Dies erschütterte mich, denn unsere Arbeiterinnen konnten sich und ihre Kinder ernähren, wenn sie Witwen wurden. Warum konnten wir Bürgerlichen nichts erwerben? Freilich handelte es sich um Erwerbsgelegenheiten, die höheren Lohn und eine der sozialen Position des Mannes entsprechende Position gewähren sollten. Nun wurde mir plötzlich klar, dass bürgerliche Mädchen für den Erwerb vorbereitet werden müssten. Ich war tief ergriffen und wurde an diesem Tag zur Frauenvorkämpferin. Marianne Heinisch erkannte, dass nur eine bessere Ausbildung Abhilfe schaffen konnte. Sie schrieb einen Artikel, den jedoch keine Zeitung abdrucken wollte. So wandte sie sich an den Wiener Frauenerwerbsverein. Der war 1866 nach dem Krieg zwischen Österreich und Preußen mit dem Ziel gegründet worden, den Witwen und Waisen nach den im Kriege Gefallenen zu Arbeit und Brot zu verhelfen. Bei der dritten Generalversammlung dieses Vereins am 12. März 1870 hielt Marianne Heinisch ihre berühmte Rede, in der sie forderte, die Frau sollte zu jedem Beruf berechtigt sein, zu dem sie fähig sei.